es ist kalt und euch friert, doch mit der Fluglinie, die ihr da bestreit, fliegen eure Bonzen gerade über'n großen Teich. Immer schön der Sonne entgegen. Dort gibt es alles gratis in der ersten Klasse. Unten müsst ihr Schlange stehen für eure heiße Tasse. Eure Löhne sinken ständig, das lässt sich nicht vermeiden. Die Beträge für die Aufsichtsräte steigen und steigen. Das ist der deutsche Gewerkschafter-Blues. Und dann reden sie vom Arbeitskampf wie jedes Mal. Doch die Arbeiter waren ihnen schon immer eher egal. Es interessiert sie nicht so sehr, wer ihr den Job verliert. Denn ihre bestbezahlten Posten sind garantiert Sonderbonus, Zahlungen und Rendite. Von diesen scheinheiligen Gewerkschaftsbossen weiß ein jeder, das Werk wird sowieso geschlossen. Mit euren Mitgliedsbeiträgen füllt ihr ihre Kassen. Verlasst euch auf sie und dann seid ihr verlassen. Das ist der deutsche Gewerkschaftsabuse. Während ihr mit Transparenten durch die Straßen marschiert, wird an Bord die Kaviar-Suppe serviert. Es geht in die Südsee bei 35 Grad und bleibt mir aufgeplatzte Bockwurst mit Kartoffelsalat. Die kann aber auch ganz lecker sein. Nennt es Arbeitsvertrag oder Toilettenpapier. Sie leben im Luxus, auf euch wartet Hartz IV. Die Demo ist zu Ende, sie hat nichts gebracht. Im Inselparadies bringt man die Noten für die Nacht. Das ist der deutsche Gewerkschafter-Blues. Mit euren Mitgliedsbeiträgen füllt ihr ihre Kassen. Verlasst euch auf sie und dann seid ihr verlassen. Das, was sie können, ist Gelder verprassen. Verlasst euch auf sie und dann seid ihr verlassen. Das ist der deutsche Gewerkschafter-Blues. Das ist der verbunzte Gewerkschafter-Blues. Gewerkschafter-Blues. Deutscher Gewerkschafter-Blues. Deutscher Gewerkschafter-Blues. Deutscher Gewerkschafter-Blues.